Teil 2, Kapitel 23, von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist deine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20.000 Meilen unter dem Meer, von Jules Verne. Teil 2, Kapitel 23. Schluss. Hiermit schließt die unterseeische Reise. Was diese Nacht vorfiel, wie das Boot aus dem furchtbaren Wirbel des Maelstromes entrann, wie ich mit Ned Land und Conseil aus dem Schlund wieder herauskam, kann ich nicht sagen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einer Fischerhütte der Lofoten-Inseln. Meine beiden Gefährten waren gesund und wohlbehalten an meiner Seite und drückten mir die Hände. Wir umarmten uns mit Innigkeit. In diesem Augenblick können wir nicht daran denken, nach Frankreich zurückzukehren. Die Verkehrsmittel zwischen dem nördlichen Norwegen und dem Süden sind spärlich. Ich muß daher die Vorüberfahrt des Dampfbootes abwarten, welches alle 2 Monate nach dem Nordkap fährt. Hier also, umgeben von den braven Leuten, welche uns aufgenommen haben, sehe ich die Erzählung dieser Abenteuer durch. Sie ist genau, keine Tatsache ist übergangen, kein Detail übertrieben worden. Es ist der treue Bericht über diese unwahrscheinliche Fahrt unter einem für den Menschen unzugänglichen Element, dessen Bahnen der Fortschritt dereinst eröffnen wird. Wird man mir glauben? Ich weiß es nicht. Es liegt auch nicht viel daran. Ich habe jetzt, kann ich wohl versichern, das Recht, über diese Meere zu reden, unter welchen ich nicht allein volle 10 Monate 20.000 Meilen zurückgelegt habe. Von dieser unterseeischen Reise zu erzählen, die mir so manche Wunder im stillen Meere, dem Indischen Ocean, dem Roten Meere, dem Mittelländischen, dem Atlantischen, dem nördlichen und südlichen Eismeere enthüllte. Aber was ist aus dem Nautilus geworden? Hat er dem gewaltigen Druck des Maelstromes widerstanden? Verfolgte er seine erschrecklichen Repressalien weiter? Oder ist er bei dieser letzten Hekatombe stehen geblieben? Werden uns die Fluten eines Tages das Manuskript mit seiner ganzen Lebensgeschichte zuführen? Werde ich endlich den Namen dieses Mannes erfahren? Ich hoffe es. Hoffe ebenfalls, dass sein mächtiges Fahrzeug das Meer in seinem erschrecklichsten Schlund überwältigt und dass der Nautilus unverletzt geblieben ist, wo so viele Schiffe zugrunde gegangen sind. Wenn das letztere der Fall ist, wenn der Kapitän Nemo immer noch im Meere hauset, seinem adoptiv Vaterlande, so möge der Hass in diesem wilden Gemüt sich beschwichtigen lassen. Die Anschauung so viele Wunder möge den Rachedurst in ihm ausstilgen. Möge der strafende Richter aufhören, der Gelehrte die friedliche Erforschung des Meeres fortsetzen. Das seltsame Geschick ist auch ein Erhabenes. 10 Monate habe ich das außernatürliche Leben geführt. Vor 6000 Jahren hieß es, wie geschrieben steht. Wer hat je die Tiefen des Abgrundes zu erforschen vermocht? 2 Männer sind die einzigen in der Menschenwelt, welche jetzt die Antwort auf diese Frage geben können. Der Kapitän Nemo und ich. Ende von Teil 2, Kapitel 23. Ende von 20.000 Meilen unter dem Meer, von Jules Verne.